So, Aufnahme läuft. Die ersten organisatorischen Punkte sind also erledigt. Bei Organisatorisches, da würde ich mir jetzt erstmal selber kurz ein paar Minuten nehmen, um euch ein bisschen was zu erzählen. Wir haben mit Christos am Wochenende, also so die Leute, die für und mit Christos arbeiten, haben sich am Wochenende getroffen und wir haben einige Sachen besprochen fürs Team Polgef. Und zwar möchten wir, beziehungsweise möchte Christos, und ich bin ja da letztlich Dienstleister, dass wir zeitlich, also das mittelfristige Ziel ist, dass wir innerhalb einer Stunde mit dem normalen Programm durchkommen. Das bedeutet, ich werde in Zukunft ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen in der Zeit bleiben. Und ich würde euch auch bitten, eure jeweiligen Redebeiträge auf 2 Minuten zu beschränken und sie etwas knapper zu halten. Und falls es dann zu einem wichtigen Thema noch entsprechende Nachfragen gibt, dann werden die schon gestellt werden von interessierten Basismitgliedern, Polgefs, Themenbeauftragten oder Ähnlichem. Das nur als Info. Wie gesagt, 60 Minuten ist die Wunschmarke. Dass wir das nicht sofort hinbekommen, ist vermutlich relativ klar. Aber es ist ja was, worauf man hinlaufen kann. Zweiter Punkt, wir möchten außerdem, beziehungsweise Christos möchte, dass wir in Zukunft, wenn wir es schaffen, vor der Zeit durch zu sein mit den Themenberichten, dass wir dann in der Zeit vom Ende der Sitzung bis eben 21 Uhr eine Art Open Mic machen, wo wir die Aufnahme ausmachen und einfach noch etwas freier und informeller diskutieren können. Gerade auch, weil wir festgestellt haben, dass sich die Nachfragen in letzter Zeit doch recht in Grenzen gehalten haben, was wir schade finden. Natürlich, weil es soll ja auch ein Ort von Dialog und Austausch sein. Und wir vermuten, dass es eben auch ein Teil oder ein Symptom sein kann, dass halt viele Leute sich vielleicht in der Aufnahme weniger gerne ans Mikro trauen oder weniger gerne sich zu Wort melden. Dementsprechend sozusagen Open Mic bis 21 Uhr, je nachdem, wie schnell wir durch sind. Ansonsten haben wir überlegt, die Sache mit den Fraktionen einbinden ist noch in der Schwebe, ist noch nichts am letzten Endes entschieden. Da kann ich noch nichts Neues dazu sagen. Es hängt auch ein bisschen davon ab, tatsächlich, soweit wir das am Sonntag besprochen haben, wie wir jetzt mit unserem Wunschzeitplan durchkommen, weil der zur Priorität erhoben wurde, weil es einhellige Meinung war, dass länger als eine Stunde, bis zu 2 Stunden kann sich niemand wirklich konzentrieren und dann fällt auch irgendwann die Produktivität ab. Leute müssen sich 2 Stunden abends Zeit nehmen und so weiter. Das, glaube ich, ist von meiner Seite erstmal das Wesentliche. Gibt es dazu Fragen? Scheinbar nicht der Fall. Gut, dann werde ich an dieser Stelle, schade, dass Christoph nicht da ist, sonst könnte ihr noch was dazu sagen oder mich ergänzen, falls ich was vergessen habe. Ich sehe aber Klaus im Kanal, der war Sonntag auch da. Klaus, habe ich was Wesentliches vergessen vom Sonntag? Ich bin mir gerade nicht sicher. Geoffrey, ich bin erst 1 Minute da. Ich habe das nicht alles mitgekriegt. Ich muss erstmal im Protokoll nachlesen. Wenn mir noch was auffällt, melde ich mich nochmal. Gut, alles klar. Nicht, dass ich irgendwas dann vergesse und dann aus Versehen sozusagen einführe und dann heißt es wieder, warum hat keiner was gesagt? Gut, genau, des Weiteren, ich habe 2 weitere laufende Projekte mit eingefügt, Wahlkampf Baden-Württemberg und Wahlkampf Rheinland-Pfalz. Ist relativ selbsterklärend, wieso wir das tun, vor allem jetzt nachdem Wahlkampf Hamburg und Wahlkampf Bremen ja aus der To-Do-Liste verschwunden sind, weil Zeitstrahl. Ja, das wäre eigentlich das Wesentliche, was es zumindest, sage ich mal, von Team Polgifs Seite auch an organisatorischem, auch von der Marina zu berichten gibt. Und jetzt, glaube ich, habe ich genügend Zeit verbrannt mit Strukturkrams und übergebe gleich mal an Michael mit dem Punkt Frag deinen MdB unter dem ersten Tagesordnungspunkt aktuelle Projekte. Ja, gerne. Bruno hat, wie wir es letztes Mal besprochen haben, den Link unserer Website mit dem Brief von Groß Brömer an Jürgen Mayer vom Bündnis TTIP unverhandelbar weitergeleitet. Da gibt es aber noch keine Reaktion. Und der Deutschlandfunk fängt auch an, die MdBs zu fragen. Da ist Freitag, 7:15 ein Dossier mit Interviews, Fragen an MdBs in Berlin. Ich habe mal Link reingesetzt. Kann man sich auch hinterher im Podcast über den Kalender des Deutschlandfunks anhören. Wer Interesse hat, kann da ja reinschauen. So, das waren, glaube ich, 50 Sekunden. Okay, danke dir. Fragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich dir dafür. Auf jeden Fall eine sehr erfreuliche Nachricht. Ja, kurz, falls wir das mit einer Stunde nicht hinkriegen, ich muss um 21 Uhr wieder in die AG-Sitzung, kann ich meinen Energiebeitrag gleich anschließen? Ja, natürlich gerne. Ja, es ging auch durch die Presse. Wir haben jetzt vor kurzem diese nationale Konferenz Elektromobilität gehabt, wo dann wieder überlegt wurde, warum klappt das in Deutschland nicht mit den Elektromobilen? Zulassung wohl 25.000. Wir wollen bis 2020 eine Million haben, wenn ich das richtig erinnere, aber ist auch egal. Ja, ich habe mal Links reingestellt und auch eine Pressemitteilung zusammen Bundesregierung mit BUMW, also Umweltministerium. Und warum klappt das mit den Elektromobilen nicht? Aus meiner Sicht ganz einfach. Deswegen habe ich aus dem August letzten Jahres vom Focus nochmal einen Link reingesetzt. Warum gibt es diesen Elektro-Mercedes nicht bei uns? Weil Daimler hat in Kooperation mit dem chinesischen Batteriehersteller in China den Denza entwickelt und auch verkauft. Und dieses Mittelklasse-Auto, Viertürer, hat eine Reichweite von über 300 Kilometern. Wird bei uns nicht angeboten und naja, man kann sich schon denken, warum. Die sollen einfach noch nicht bei uns verkauft werden. Eine Minute, noch Fragen? Ich hätte tatsächlich noch eine weniger, also tatsächlich, weil mich das Thema Elektromobilität aus diversen Gründen selbst interessiert. Denkst du, du wärst in der Lage, wirklich einen Webseitenartikel für dieses Thema zu schreiben? Gerade im Bereich, Verkehr ist ja im Moment so vermeintlich der nächste große Bereich der Gesellschaftsdigitalisierung. Da finde ich das ein sehr interessantes Thema, weil für mich persönlich die Frage halt auch wirklich schwer zu beantworten ist. Also wir sind ja gerade dabei, in unserem Orangebuch das auch abzuarbeiten, sowohl Datenschutz als auch Elektromobilität. Kannst du dich noch ein bisschen gedulden? Wir haben in der Vergangenheit auch schon auf der Website Artikel gehabt zur Elektromobilität und eigentlich kam jetzt bei der Konferenz, nationalen Konferenz, nichts Neues. Deswegen würde ich eher sagen, im Moment lohnt sich es nicht, zumindest nicht aus der Aktualität der nationalen Konferenz heraus. Und wir stellen das alles in einen Gesamtzusammenhang Energiepolitik. Alles klar, dann muss ich mal in den alten Artikeln graben. Danke dir für die Info. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir jetzt gemäß der normalen Reihenfolge weitermachen mit der FSA 15. Da steht drinnen Frage zu Banner etc., aber soweit ich das hier auf meinem Bildschirm sehen kann, ohne Farbhinterlegung. Von wem ist das denn? Das ist von mir, Geoffrey. Was gibt's dazu zu sagen oder zu fragen? Ja, gerade Koordination, ich bin mehrfach jetzt mittlerweile FSA und so angefragt worden. Zum Beispiel in Kassel hattet ihr ihre Frontbanner von der Pirater und solche Sachen, ob man hier nicht einrichten könnte, weil auch andere, die FSA veranstalten, teilweise entweder die finanziellen Mittel haben, selber Banner zu machen oder so, ob es neutrale Banner über die Pirater oder auch von FSA gibt irgendwo, die schon im Einsatz waren, die man auch für andere Städte denn verwenden könnte. Ja, bitte? Also es gibt von AKVorrat das ganz große Banner, das man sich zuschicken lassen kann. Da müsste man die halt anschreiben und nachfragen, ob es für die Zeit frei ist. Die schicken das von Demo zu Demo, wenn es angefragt wird. Das soll sogar noch ein zweites angeschafft werden. Also müsste man vielleicht mal in die Orga-Sitzungen von AKVorrat gehen und bei den Organisatoren nachfragen oder einfach anschreiben. Ja gut, danke Marisa, das zum einen und zum anderen, wenn es noch andere gibt, sollten wir die natürlich irgendwie gucken, dass man das irgendwie über ein Pad oder sonst irgendwas verwaltet. Geoffrey, da können wir uns überlegen, ob wir hier im Projektteam da ein Pad dafür aufmachen oder an anderer Stelle, weil wir das ja im Augenblick als Projekt auch hier unter dem Projektteam handeln, wäre das an der Stelle sinnvoll. Ne? Marisa, auf der anderen Seite, ich muss noch an wen stelle am besten Anfrage, am 12.09. in Erfurt, wegen dem Lauti. Da brauchst du die Adresse. Das kam jetzt zerhackt bei mir an. Könntest du es wiederholen? Kamst vorher zerhackt bei mir an. Was brauchst du? Die Adresse von dem Lautifahrer oder was? Ja, wo ich das voranmelden kann, beziehungsweise wo ich nachfragen kann, ob der eventuell bereit wäre, nach Erfurt zu kommen, im September. Ich guck gerade nach und schick dir die gleich, ja? Alles klar, ich bin ja auch auf der Liste über die Dinge. Ich gucke, dass ich am Donnerstag in die Telco mal wieder reinkomme. Ansonsten, wir hatten ja das Banner von Koblenz mit. Da kosten, wenn man sich die Banner machen lässt, kosten zwei Banner 55 € inklusive Versand, wenn die 3 Meter lang sind und 80 Zentimeter hoch. Dafür kann man sie fast nicht in Deutschland rumschicken. Nur mal so als Info, dass das gar nicht so teuer ist, wenn man die selber macht oder sich machen lässt. Ansonsten, ja bitte. Und man kann die, also wenn du die 3 Meter nimmst, die kann man sehr gut für die Pavillon schmücken und für den Infostand auch nachträglich noch benutzen, wenn man sich da einen coolen Spruch aussucht. Ja, tatsächlich, ich meine, du hast recht, Klaus, es wäre interessant, da sowas Zentrales zu machen, wie der AK-Vorrat das macht oder auch die Kiraten das mit ihren großen CSD-Bannern. Nur sollte das dann auch derjenige organisieren, der entsprechend tatsächlich ich weiß nicht, den Überblick hat über die Banner und auch die Verfügungsgewalt über die Banner. Keines von beiden trifft auf uns als Team Polgef wirklich zu. Keiner von uns, also vielleicht haben Einzelne von uns das, aber dann ist es tatsächlich wahrscheinlich sinnvoller, wenn jeder Einzelne seine eigenen Banner das organisiert und koordiniert. Man könnte maximal mal zusammentragen, welche Banner es gibt und wer dementsprechend da immer den Finger drauf hat oder wie man fragen müsste, um sie zugeschickt zu bekommen. Ja, alleinig das wäre ja schon mal hilfreich, dass man irgendwo sammelt, wer auf solche Banner Zugriff hat, und irgendwelche Ansprechpartner in dem Bereich. Das immer rauszusuchen, ist natürlich äußerst mühsam. Gut, dann ich frage mal kurz, wie viele Leute sind denn hier, die Banner haben? Also von Inavigo weiß ich's, ansonsten bin ich blank. Die Hessen haben zwei. Ach so, ich habe gar nicht gesehen, dass Schnappi da ist. Sorry. Kein Problem, ich bin ja da. Doch, als ich dachte. Ja, wir haben mehrere. Aber es lohnt sich echt wirklich, Sachen auch zu drucken lassen. Hat man sie nicht vor Ort, ist es nicht so teuer. Gut. Aber das mit der allgemeinen Stelle, dass man ungefähr weiß, welcher Landesverband wer es für Banner hat, ist eine sehr coole Idee. Wir haben mich jetzt noch gerade diesen Lass Stühle wackeln Banner auch vom LV Berlin, den ich denen wieder zurückschicken muss. Das ist eine sehr gute Sache, dass wir eine Art ja, Informationspool haben, damit man dann gegenseitig was ausleihen kann. Ich überlege mal was. Das wäre tatsächlich eigentlich eher was, was ich über eine Wiki-Seite dann regeln würde. Das wäre mal eine Mache ich bin da dran. Ach, das ist perfekt. Das wäre eine Sache, die würde ich gerne in die Team-Polge-Wiki-Seite einbinden. Halt mich da bitte auf dem Laufenden. Es gibt eine Team-Wiki-Seite? Ja, die gibt's. Da werden auch normalerweise die Protokolle der einzelnen Sitzungen veröffentlicht, aber sonst halt relativ wenig. Das ist im Moment eine Archivierungsseite und kein Arbeitsplatz eigentlich. Ah, kannst du die kurz reinkopieren ins Pad, weil dann baue ich da was dran. Die copy-paste ich gleich rein. Ja, mache ich. Währenddessen komme ich mal zum Punkt Freiheitsserver. Gibt's da was Neues? Ist zufällig der Slash da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gebe ich weiter an den Wahlkampf Baden-Württemberg. Da sehe ich den Laser bereits hier, den Wahlkampfkoordinator Baden-Württemberg, und freue mich sehr, ihm das Wort erteilen zu dürfen. Ja, danke. Ich bin kein PolGF. Eigentlich bin ich hier nur als Zuhörer. Aber wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich einfach. Wäre, glaube ich, ganz gut, wenn du uns, also wir hatten ja am Wochenende das Gespräch, wo du das ein wenig erklärt hast mit eurer Koordinierungsseite, die wir ja schon im Protokoll jetzt drin haben. Wenn du das mal kurz zusammenfassen würdest, wie der Stand jetzt gerade bei euch ist und was noch getan werden muss, einfach in so 2 Minuten zusammengefasst. Das wird, glaube ich, allen mal gut helfen, so einen Einblick zu bekommen, was da auf uns zukommt. Der Stand ist einfach so, dass wir erst unsere Hauptaufgaben machen müssen. Das heißt, wir müssen erst mal aufstellen. Wir haben schon einige Aufstellungsversammlungen gehabt. Zur Erklärung, es gibt bei uns keine Landesliste, sondern nur Direktkandidaten. In einem Wahlkreis, wo wir keine Direktkandidaten haben, können wir auch nicht gewählt werden. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal unsere Hausaufgaben machen, Direktkandidaten aufstellen. Das ist in die traditionellen Piratenhochburgen natürlich schon passiert. Dort wird auch schon fleißig, werden auch schon fleißig Unterschriften gesammelt. Das Problem ist natürlich die Gebiete, wo es wenige aktive Piraten gibt, erstmal eine Aufstellungsversammlung hinzubekommen und dann dort auch noch pro Wahlkreis 150 Unterschriften zu sammeln. Insgesamt brauchen wir also 10.500. Wie gesagt, in den Hochburgen kein Problem, aber gerade in den schwierigen Gebieten wirklich ein Problem. Und da werden wir dann noch ganz laut aufschreien, wenn wir diese Problemgebiete aufgestellt haben und hoffen, dass dann auch externe Helfer kommen, um Unterschriften zu sammeln. Jo, gut, kurz und bündig. Gibt es dazu Nachfragen? Gibt es dazu Anmerkungen? Ja, da wäre ich tatsächlich mal neugierig. Wenn das in manchen Gebieten so wahnsinnig schwierig ist, da überhaupt Kandidaten zu finden, wäre es dann nicht sinnvoller, die wenigen, die was tun, auf die eher starken Gebiete zu verteilen? Es geht nicht darum, Kandidaten zu finden. Wir haben einen Kandidatenpool. Das heißt, der Kandidat muss nur irgendwo aus Baden-Württemberg kommen. Wir haben einen Kandidatenpool von Leuten, die bereit wären, irgendwo in Baden-Württemberg zu kandidieren. Das Problem ist, eine Aufstellungsversammlung in dem Wahlkreis erstmal hinzukriegen. Dazu braucht man 3 stimmberechtigte Piraten und danach die Unterschriften zu sammeln. Und wie gesagt, die Konzentration auf wenige Gebiete bringt uns gar nichts, weil wir haben jetzt... Geht's jetzt wieder? Ich habe ihn jetzt mal kurz gemutet. Ich mache das gleich wieder weg, sobald du fertig bist, damit die Rückkopplung nicht mehr da ist. Ich danke dir. Und die Konzentration auf wenige Gebiete bringt uns gar nichts, weil wir müssen ja trotzdem landesweit auf 5% kommen. Und wenn wir jetzt in einem Wahlkreis keinen Direktkandidaten haben, dann können wir in diesem Wahlkreis nicht gewählt werden. Wir stehen nicht auf der Liste und das kostet uns natürlich Minimum 2% Stammwähler von diesem Wahlkreis und damit schaffen wir die 5% nicht. Okay, vielen Dank. Kann ich hören? Ja, kann man. Bitteschön. Vielleicht eine ganz kurze Anekdote. Ich habe es kurz gerade auch schon in den Chat geschrieben. So haben wir 2009 bei der Kommunalwahl in NRW in Münster quasi unseren Basisstamm an Piraten aufgebaut. Wir waren auch nur zu 5 und ganz naiv wollten an der Kommunalwahl teilnehmen. Und in NRW ist es ähnlich. Du musst halt um auf dem Stimm. Es gibt zwar eine Liste, aber du stehst trotzdem nur auf dem Stimmzettel, wenn du einen Direktkandidaten auch in den Bezirk hast. Und wir haben einfach eines Sommernachmittags um 18 Uhr an den hiesigen Aasee eingeladen und gesagt, willst du zufällig Pirat werden? Oder du willst Pirat werden, die Piraten als Direktkandidat kandidieren. Komm vorbei, haben quasi eine Art Flashmob rausgemacht. Und haben dann tatsächlich am Ende des Abends waren wir nicht mehr 5 Leute, sondern ich glaube 29. Also es hat irgendwie funktioniert, ist vielleicht jetzt sozusagen heute, wirkt das ein bisschen komisch und wenn ich mich ehrlich entsinne, haben wir auch für zumindest auf der kommunalen Ebene gar keine Aufstellungsversammlung für die Direktkandidaten gemacht. Also es kam bei mir jetzt gerade sehr verzerrt an, aber wir haben natürlich Einladungsfristen, wir haben natürlich auch das Problem, dass eine Mitgliedschaft erstmal genehmigt werden muss. Da will ich noch ein bisschen drum kämpfen, beziehungsweise habt es schon angesprochen. Wir hatten das aber 2011 zur Aufstellungsversammlung auch schon, dass wir tatsächlich in der Stadt rumgelaufen sind und gefragt haben, hallo, willst du nicht kurz eintreten, 2-mal die Hand heben und dann kannst du wieder gehen. Gut, ich danke für die Anekdote. Gut, dann glaube ich, kann ich an der Stelle weitergehen zum nächsten Punkt, oder? Und zwar wäre das der Wahlkampf Rheinland-Pfalz. Ich nehme an, dazu kann uns Innervigo was erzählen. Ja, ich habe es ja schon etwas reingeschrieben. Also wir arbeiten seit Januar fest und auch schon vorher in den AG-Wahlen. Dort kann man die Protokolle auch nachlesen und nachschauen, was gemacht worden ist, was gemacht wird. Dann gibt es noch die Hauptseite Landtagswahlen, die ist aber auch in dem AG Wahlen-Wiki verlinkt. Bei uns ist zurzeit so, dass die Direktkandidaten werden gerade in den einzelnen Wahlkreisen aufgestellt. Von 51 Wahlkreisen, die wir haben, hoffen wir oder wollen wir mindestens 20 besetzen, da wir ein anderes System wie Baden-Württemberg haben, ist bei uns für die Stimme halt die Landesliste wichtiger. Die AV für die Landesliste hat sich jetzt aus mehreren Gründen nochmal etwas nach hinten verschoben. Wir werden sie Mitte September machen, haben dann auch nur noch 100 Tage Zeit für Unterschriften zu sammeln. Wir benötigen aber für die Landesliste auch nur 2040 Unterschriften und je Direktkandidat 125 Unterschriften. Das sehen wir also als machbar an. Deshalb haben wir uns ja auch auf der Marina eigentlich sehr produktiv mit Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt zusammengesetzt und probieren halt Synergieeffekte zu nutzen. Und nicht nur das, wir überlegen also auch, ob wir uns nicht beim Stimmensammeln gegenseitig unterstützen. Das heißt, dass Rheinland-Pfalz jetzt vielleicht in die Problemzonen von Baden-Württemberg fährt, wo die also in Kürze aufstellen. Die haben das ja auf ihrer Wiki-Seite, diese schwarzen Gebiete. Dafür hat Baden-Württemberg gesagt, wenn sie dann mit den Unterschriften wären, dass sie uns dann helfen würden, die Unterschriften für unsere Listenkandidaten zusammenzubekommen. Also ich denke, das ist ein sehr fruchtbares Gespräch gewesen. Wir werden auch mehrere gemeinsame Mumble jetzt machen. Wie das jetzt genau abläuft, das werden wir noch machen. Vielleicht ist auch noch mal ein Real-Life-Treffen dafür nötig. Und ja, wichtig ist einfach, dass wir da zusammenhalten. Und diese drei Länder haben das gesagt. Und wichtig für uns in Rheinland-Pfalz ist auch noch Hessen, weil die eine Woche vorher vor uns Kommunalwahlen haben, aber mit den Hessen haben wir ja eigentlich einen recht guten Kontakt und ich denke, da werden wir sowohl mit Schnappi als auch mit Mibbel noch irgendwas ausarbeiten, dass wir uns da auch ein bisschen gegenseitig helfen. Ja, gibt sonst noch Fragen dazu? Fragt ihn. Und falls dem nicht der Fall sein sollte, dann übergebe ich jetzt weiter an den Tensor, der gesagt hat, er könnte uns ein bisschen was aus dem Wahlkampf MacPom Mecklenburg-Vorpommern? Nee, Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt, ich habe immer noch Kopfschmerzen. Entschuldige bitte, du hast das Wort. Ja, im Prinzip passt das gut zu Rheinland-Pfalz. Das ist eine ähnliche Situation bei uns auch. Ne? Gleiches Wahlsystem, gleiche Problemkreise, dass wir also eine Aufstellungsversammlung gemacht haben. Die Liste ist fertig, die Landesliste, aber die Direktkandidaten, ja, das wird wohl auch darauf hinauslaufen, dass wir, wenn wir gut sind, von den 43 bekannten Wahlkreisen 50% besetzen können. Stimmen, also Unterschriften dafür sammeln, ist halt dann doch wieder ein ziemlich hartes Brot. Was ich mit Freude zur Kenntnis genommen habe, ist, dass wir oder dass der Ernst und ein paar andere, die jetzt in Kassel waren, schon mal die Fühler nach Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ausgestreckt haben, um das ein bisschen zu koordinieren. Mir persönlich noch ein bisschen um inhaltliche Koordinierung. Also wir haben da jetzt auch angefangen, aber das, naja, es ist jetzt auch Sommer, ne? Viele Leute haben dann doch auch was anderes zu tun, ja, und befürchte mal, es wird uns dann wie immer kurz vor der Angst kalt erwischen, ne? Aber wir kämpfen darum, dass wir vielleicht doch schon ein bisschen was für beide kriegen, sprich also ein Wahlprogramm. Das war's. Ja, noch Fragen? Ja, Sachsen-Anhalt, denn also habt ihr schon irgendeine Wahlkampfkoordination oder so irgendwas? Wer sind da die Ansprechpartner? Ja, das ist im Prinzip der Vorstand. Ich denke mal, dass der Ernst dort eine gute Rolle spielt. Er hat ja auch das eingefädelt, dass wir uns am Donnerstag 20 Uhr hier treffen wollen, um das wirklich über die drei Länder zu koordinieren. Und da können wir dann so eine Wer-hat-einen-Hut-auf-Fragen auch mal klären, ja, also inhaltlich, organisatorisch und so weiter. Aber das wird wohl darauf hinauslaufen, dass das sehr viel unser Schatzmeister macht, was der Ernst ist. Sepp25 ist sein Tarnname. Anregung von mir, denkt ihr dran, dann auch bestimmte bzw. den Vorstand in Thüringen zu informieren wegen Unterstützung oder so, wenn ihr so weit seid, dass man da in die Koordination über drei Länder, vier Länder euch natürlich, weil ihr liegt ja nah dran, denn auch unterstützen kann. Also ihr seid definitiv zu weit weg, also ihr könnt euch gegenseitig helfen, aber dass jetzt wir zu euch kommen oder ihr zu uns, ist einfach vom Aufwand her meines Erachtens zu groß. Ich will es ja nicht total von vornherein ablehnen, aber müssen halt auch ein bisschen immer einen Aufwand bedenken. Nee, ich bin aus Thüringer. Nicht am Dialekt festmache, ich bin aus Thüringer. Eingebürgert, ja. Assimiliert sozusagen. Ich sag nicht, was ich jetzt gerade gehört habe. Kennt ihr den Schmerz? Doch schon, aber ich glaube immer noch, dass ich viel gehört habe. Ich gebe es einfach weiter an Top 2, falls es keine Nachfragen mehr gibt. Wenn es keine Nachfragen mehr gibt, dann noch den Aufruf auch an die anderen Landesverbände, sich gerade bei den Wahlkämpfen da auch mit einzubringen. Gerade so eine Unterschriftensammlung lässt sich, wenn man da als Landesverband rangeht und sagt, hey, dieses Gebiet da fahren wir jetzt einfach mal übers Wochenende hin und sammeln da, schon einiges erreichen. Ja, das werde ich, glaube ich, auch so halten, früher oder später. Die beiden Links, die wir jetzt haben, ich glaube, die solltest du am besten gleich mit in die Vorlage mit reinpacken, sonst müssen wir uns die bei den nächsten Malen immer zusammensuchen. Gerade diese Übersicht mit den Unterstützerunterschriften ist, glaube ich, ganz praktisch. Du meinst die beiden Links zur Landtagswahl von Bavü und Rheinland-Pfalz? Also wenn Sachsen-Anhalt auch noch einen hat, wäre das natürlich auch praktisch, ja. Die anderen beiden sind längst drin. Man tut ja was. Geoffrey, Anmerkung von mir, hast du dran gedacht, weil ich habe das Pad für nächste Woche schon gestern generiert. Da müsstest du natürlich auch nochmal rein kopieren. Habe ich noch nicht dran gedacht, kann ich aber danach machen und falls nicht, tragen wir es nächste Woche halt kurz händisch nach. Würde uns ja zeitlich nicht killen. Aber in puncto Zeit, jetzt sind wir jetzt schon bei 32, dementsprechend wird es Zeit ein bisschen aufs Gas zu drücken. Kommen wir zu der Punkt, Bund muss deswegen ausfallen, weil ich aktuell weder Christos noch Bernd sehe, soweit ich das überblicken kann. Dementsprechend machen wir hier gleich weiter mit Analysen der anderen Parteien. Da steht nur bei der Linken was drin. Von wem ist das? Wer kann was dazu sagen? Da kann ich was dazu sagen, weil ich da ein bisschen mit dran war. Also in Thüringen scheidet ja der derzeitige Behindertenbeauftragte aus Altersgründen aus. Und da ist jetzt aufgekommen, da wurde jetzt vom Blinde- und Sehbehindertenverband einfach von der Linke einer vorgeschlagen. Der wird auch nicht irgendwie vom Parlament benannt oder auch nicht gewählt, sondern die Linke hat sich da bereits im Koalitionsvertrag reinschreiben lassen, dass der Landesvorstand, und zwar nur der verminderte Landesvorstand, der das Vorschlagsrecht hat, und dass der dann eingesetzt werden soll. Und dort ist jetzt aufgekommen, da wurde jetzt einer, also irgendjemand relativ Unbekanntes von denen benannt und dann ihren eigentlichen Behindertenbeauftragten aus der Linke, der schon über Jahre dort was tut, der Mike Nodenagel, wo alle dachten, der wird das, der wurde einfach übergangen. Und da gibt es jetzt also schon ziemliches Ungemach, selbst aus dem Verband, der Vorschlagskandidat kommt, gibt's ungemach. Die andere Verbände, die sich mit Behinderten wie die Gehörlose und die Rollifahrer und solche Sachen, die haben sich da auch extrem drüber moniert. Da gibt's also sehr viel Gegenwind und es scheint eine reine Entscheidung des Landesvorstandes von der Linke von Thüringen zu sein, auch unter Umgehung der Fraktion und so weiter. Gut, danke dir. Weitere Meldungen? Kurze Frage zu Klaus. Ist das denn jetzt noch nicht endgültig? Kann der das noch werden, der Mike? Das wird sich zeigen, weil da sind im Augenblick also sehr, sehr viele, weil die ja von aller Seite Gegenwind kriegen. Ne? Man kann es eigentlich da eindeutig sagen. Also beschlossen ist hauptsächlich, das ist auf Betreiber der Landesvorsitzende, ist das eigentlich so gekommen. Ne? Aber die kriegt jetzt auch innerhalb der eigenen Partei gibt's Gegenwind und natürlich die andere Partei. Ich habe heute erst mit dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen, die auch in der Koalition sind, gesprochen. Ne? Der war da überhaupt nicht drüber informiert, aber wird sich jetzt auch noch kundig machen, weil die findet das auch ein bisschen sehr, sehr seltsam. Also sehr intransparent und überhaupt nicht nachvollziehbar. Okay, keine weiteren Fragen. Ihr Zeuge. Gut, wir haben noch hier was zur CSU. Ja, das habe ich eingetragen. Interessant ist die Entwicklung zu sehen, die gerade die CSU macht, und zwar das auch im Verbund mit der Jungen Union. Ich habe hier mal ein Beispiel gegeben. Ich werde gleich noch den Link zu dem Plakat und zu der Pressemitteilung posten. Da geht es nämlich darum, dass der Bundestagsabgeordnete Meyer, der ist ja auch schon aufgefallen als jemand, der verstärkt sich einsetzt für das Freihandelsabkommen TTIP, dass der jetzt im Rahmen einer CSU-Kampagne zu IT-Sicherheit Dinge tut. Hier habe ich mal einen Termin genannt, der ist in Burghausen, mit der Jungen Union zusammen wird das organisiert. Da geht es um IT-Sicherheit und die CSU stellt sich eben derzeit so auf, dass sie zumindest der Bevölkerung weismachen möchte, dass sie die Partei ist, die die Sicherheit im Netz garantiert. Wer die aktuellen Mitteilungen, sprich also die Presse, verfolgt, die Entwicklungen mit NSA, BND und so weiter, der wird sich verwundert die Augen reiben, aber nichtsdestotrotz, Propaganda gibt es auch auf anderem Wege. Hier also schon mal der Hinweis darauf, dass wir uns da warm anziehen können, wenn die erstmal mit ihrem Apparat loslegen. Gut, danke dir. Ich habe jetzt noch eine Frage bei der SPD eingetragen, bevor ich etwas Falsches sage. Hat jemand Infos zum Stand, wie es bei der Basis zu VDS ausschaut? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann machen wir jetzt weiter. Bavü sehe ich im Moment niemanden. Dann machen wir gleich weiter mit Bayern. Ich gebe an Olaf weiter. Nochmal die Bitte, wir sind jetzt bereits bei 37 und gerade mal bei Bayern, also 2 Minuten. Keine Sorge. Okay, also ich glaube, ich habe das Wort. Das, was ich letztes Mal angemerkt habe, läuft auch weiter. Wir hatten jetzt als Highlight die Marina Kassel. Da hat fast der gesamte bayerische Landesvorstand teilgenommen. Uns ging es natürlich um politische Strategie, Presse und Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Finanzen. Das Socializing ist natürlich nicht zu kurz gekommen. Wir haben an der Freiheit statt Angst Demonstration teilgenommen, war toll. Das, was wir im Moment in der Pipeline haben, ist natürlich eine Menge Orga-Fu, das heißt Vorbereiten des Bundesparteitags, dann unseren Netzkongress und unseren Landesparteitag mit der Neuwahl des Vorstandes. Wer so richtig Geschmack gefunden hat an den Vorträgen von Ron Trotzka und Thomas Meyer, der kann teilnehmen. Wahrscheinlich gibt es dann wieder einen Stream, zumindest ein Real-Life-Treffen in der Landesgeschäftsstelle München. Jetzt am Sonntag, ich meine, es wäre 11.30 Uhr, ist Beginn. Das also für die Strategen unter euch. Termine, die wir wahrgenommen haben, habe ich gerade erwähnt. Was in Zukunft, was in Kürze sein wird, ist, dass unsere Niki zur Designklausur in Göttingen kommt. Das ist am kommenden Wochenende und wir dann am Wochenende darauf zu den Grünen gehen. Ja, Grüne. Die machen nämlich einen Vortrag zu Leben und Lernen im digitalen Zeitalter. Auch da will man quasi ein bisschen was von der digitalen Revolution erklärt wissen. Okay, das war schon. Danke. Ich danke dir. Ich hätte noch eine kurze Nachfrage von meiner Seite. Ich habe gehört, dass der LV Bayern einen Artikel zum Thema E-Call, also du weißt schon, dieses Ordnungssystem für Autos, veröffentlicht hätte. Ich finde den aber nicht. War das eine Falschinfo? Und falls nein, kannst du mir sagen, wo ich diesen Artikel finde? E-Call bin ich mir jetzt nicht sicher. Es gibt verschiedene Sachen, die in der Pipeline sind. Vielleicht ist er noch nicht veröffentlicht. Uwe hatte ich zuletzt wahrgenommen, also Smackworks mit einem fabelhaften Blogbeitrag wieder. Müsste ich nachschauen. Vielleicht habe ich dann einfach auch was falsch mitbekommen. Gut, danke dir. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir können weitergehen. Berlin hatte sich für heute entschuldigt, also Bruno hatte sich für heute entschuldigt, den ich immer so ein bisschen als Stellvertreter ranziehe. Gregor Schröder sehe ich heute nicht. Brandenburg. Lutz Bommel, ist der hier? Falls dem nicht der Fall sein sollte, lese ich kurz vor. Wochenende ist Landesparteitag in Brandenburg und Lutz Bommel wird nicht wieder für den LAFO kandidieren, dankt uns für die tolle Zusammenarbeit, was ich hier in Abwesenheit nur zurückgeben kann. Bremen, ist der Christian Heiß da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Hauke Upphüß, Hamburg. Ebenfalls nicht. Alex Schnapper, bitteschön. Guten Abend. Moment. So. Jetzt habe ich ihn wieder gefunden beim Pad. Vergangenes Jahr war viel los in Hessen. Freitag war ich bei so einer kleinen Spontan-Demo wegen einem IQ-Preis von so einem Mensa-Verein. Die hatten Snowden nominiert gehabt. Das ist so ein hyperintellektueller Klugscheißer-Verein, sag ich jetzt mal. Kommt sich extrem wichtig vor. Haben dann aber während der Nominierungsphase Edward Snowden von der Liste gestrichen, aus nicht ersichtlichen Gründen wirklich. Und dann hat jemand von der Wikimedia Deutschland gemeint, komm, dann machen wir eine kleine Demo mit, wir waren 7 Leute insgesamt. Und die Presse kam vorbei und da gibt es einen kleinen Presseartikel dazu. Samstag war Doppelbelastung, weil wir in Frankfurt zusammen mit dem Verein Donna Carmen e.V. und vielen Prostituierten eine Demonstration gegen das Prostituierten-Schutzgesetz gemacht haben, wo wir lobend erwähnt wurden die ganze Zeit und bis zum Ende durchgehalten haben. Da ging es darum, dass die Prostituierten demnächst einen Pass bekommen. Das Gesetz existiert oder gibt es oder gab es 1939 schon bei den Nazis damals. Also und die müssten, die Prostituierten müssten einen Hurenpass bekommen, in dem sie dann dann verzeichnen, wann und wie und mit wem, also quasi wann und wie und sie mit wem Verkehr hatten. Also eine analoge Vorratsdatenspeicherung quasi. Und das ist natürlich total doof. Und auf einmal fanden sie dann auch irgendwie so, die Piratenpartei macht auch sowas gegen Überwachung und irgendwie hat das zusammenhängend zu tun. Ja, da waren wir da und Maja und ich haben eine Rede gehalten. Und danach sind wir nach Kassel gefahren. Kassel wurde schon was erzählt. Ja, dann kommt es, gibt Anti-Neonazi-Demos hier am Mittwoch, also morgen und am Samstag. Am Samstag wird es richtig bunt werden, werden wahrscheinlich bis zu 1000 Nazis erwartet und wahrscheinlich 10-mal so viel Gegendemonstranten. Dementsprechend hoch wird es Sicherheit sein und Überwachung werden. Also Frankfurt wieder ein Beispiel dafür, wie dann Überwachung und Polizeistaat eingesetzt werden kann. Ich selber weiß nicht, wie sehr ich am Samstag beteiligt sein möchte, weil ich selber Angst habe, muss ich zugeben, weil in verschiedenen Foren schon sehr stark Leute eingeschüchtert werden. Das hat durch die heutige Geschichte mit Dortmund auch viel zu tun, mit der Angst, die da verbreitet wird. Wir Piraten rufen zur friedlichen Teilnahme auf. Ja, dann mal was so ganz nebenbei, wir werden mit die Partei, den Julis, den Jupis, den Julis, den Jusos, den anderen Jugendorganisationen von Parteien nächste Woche eine Flunkyball-Meisterschaft machen, also so ein Trink- und Gesellschaftsspiel, sage ich jetzt mal. Man kann auch nicht alkoholische Sachen trinken wie Mate. Das gehört einfach dazu. Und dann haben wir im Landesvorstand sehr viel Vorbereitung für den Landesparteitag zu tun und LAFOFU und alles weitere möchte ich jetzt gerade nicht eingehen oder so. Naja. Gut, ich danke dir für die Berichterstattung. Gibt's Nachfragen? Es scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann Mecklenburg-Vorpommern. Hannes Vogt, ist der hier? Dem scheint nicht so zu sein. In Niedersachsen, Tom vom IZH. Steht drin, keine besonderen Vorkommnisse, das heißt, wir können es wohl dabei belassen. Manfred Schramm ist entschuldigt. Jürgen Grothof, Innervigo, gibt es noch was zu erzählen, außer dem, was wir beim Wahlkampf bereits abgearbeitet haben? Eigentlich nur noch die FSA-Demo in Mainz am 4.7.15. Und ja, da bitten wir eigentlich auch die Länder rundherum, uns kräftig zu unterstützen. Gut, Dankeschön. Saarland, Erich Wanke. Ja, hallo. Also ich habe 2 Termine, die stehen drin. Der LPT und die Teilnahme am Christopher Street Day 5.7. und Christopher Street Day 10. bis 12.7. Das war's eigentlich schon. Kurz und knackig, ich danke dir. Nachfragen? Niente. Lobokor, Sachsen? Auch leider nicht hier. Sachsen-Anhalt, Jud? Auch nicht hier. Schleswig-Holstein, Kathi. Nicht hier. Thüringen, Jan, bitteschön. Ja, Moment. Ja, wir haben eine Umfrage gemacht an unsere Mitglieder, also nicht anonym quasi. Und haben heute gefragt, was sind deine bevorzugten Politikfelder und welche Politikfelder könntest du nach außen vertreten? Also es haben sich 56 von 436 Mitgliedern haben sich beteiligt. Und Top 5 heute soziales Inklusion war heute an erster Stelle. Dann auch Privatsphäre, Datenschutz, Internet, Transparenz, Bürgerbeteiligung und Kommunalpolitik und dann Migration, Asyl, Kirchenrechts. Also wie gesagt, die Mitglieder haben das dann selber eingetragen, es war nichts zum Anklicken und das war halt schon sehr ergiebig für uns. Also wir haben jetzt halt, wir wissen halt, wenn wir jetzt irgendwas zum Thema Gesundheit haben, wen können wir da jetzt anschreiben, wenn es da Fragen gibt. Ach ja, und der Klaus, der schreibt doch wahrscheinlich gerade was zum Eklat im Eisen noch. Ja, das wäre vielleicht im Ostsitz hier in Thüringen oder unter Beobachtung CDU, könnte mal, ich habe mal einen Bericht reingepostet ins Pad. Also in Eisenach hat bei der Stadtratssitzung hat die NPD einen Abwahlantrag gegen die linke Oberbürgermeisterin eingereicht und das in geheimer Abstimmung gemacht und das ist 16 dafür zu 17 dagegen ausgegangen, also sehr, sehr knapp und es sieht so aus, als ob die CDU-Fraktion sich da gemein gemacht hat mit der NPD und für die Abwahl dieser linken Oberbürgermeisterin gestimmt hat. Das schlägt gerade immense Welle hier in Thüringen und da sollte man dranbleiben, weil das zeigt auch immer mehr, wie die CDU auch weiter nach rechts rückt. Ja, gut. Genau, Entschuldigung, kurzer Brainlag. Wir sind damit durch mit den Landespolgas, soweit ich das überblicke. Keine weiteren Nachfragen dazu, falls mir jetzt keiner mehr reinschreit. Und wir sind. Doch. Ja. Und zwar, weil es kurz angesprochen wurde, NRW den Link reingestellt zu dem Anschlag auf das Dortmunder Piratenbüro. Ach, perfekt. Das ist gut. Dann kann ich das auf jeden Fall bei den Digest verwerten. Danke dir. Gut, jetzt aber glaube ich fertig, oder? 21, 22, 23? Ich nehme das mal als Ja. Themenbeauftragte, Bruno hat sich für heute entschuldigt. Wir kommen zu den Sozialpiraten. Gernot respektive Manfred? Ja, hier bin ich. Ich kann also zu dem Bericht nichts weiter sagen. Gernot hat da eigentlich ziemlich flächendeckend alles angeführt, was zurzeit bei Sozialpiraten läuft. Wichtig noch für alle Interessierten, wir treffen uns gemeinsam im AK Soziales Hessen jetzt jeden zweiten Sonntag um 20 Uhr im NRW-Mumble. Gut, wunderbar. Danke dir dafür. Kurz und bündig auch hier. Gesundheit, Wolf-Dietrich Trenner, ist der da? Weil für den hätte ich nämlich eh noch eine gesonderte Frage gehabt. Aber das spielt erstmal keine direkte Rolle für die große Runde hier. Da er nicht hier ist, verübrigt sich das auch. Dann schreibe ich in eine Mail. Bernd Schreiner, ist der hier? Scheint leider auch nicht der Fall zu sein. Aber wir haben was im Pad und zwar einen Verweis auf eine Change.org-Petition inklusive mehrere Links zum Thema. Es geht wohl, so wie ich jetzt aus den Links schließe, um die Stilllegung eines gefährdeten AKWs. Also gute Sache. Überschrieben ist mit dem Kommentar, bitte unterschreiben, wer ein zweites Tschernobyl möchte. Dafür, glaube ich, kriegen wir eine Mehrheit. Ja, ich kann da auch noch ein paar Takte zu sagen. Es geht um das Kernkraftwerk Tihange in Belgien. Das Kernkraftwerk war stillgelegt. Während der Stilllegungsphase hat man sehr viele Risse im Reaktormantel entdeckt. Unabhängig davon, dass diese Risse erst verschwiegen wurden, hat die Politik in Belgien mal ganz nebenbei einen Vertrag mit dem Betreiber gemacht, das auf alle Fälle die nächsten 10 Jahre nicht stillzulegen und wenn doch, dann ist millionenhoher Ausgleich zu zahlen. Erinnert mich so ein bisschen an die TTIP-Verträge. Und da sage ich einfach, da müssten Piraten, ich habe also auch schon Saarland und Rheinland-Pfalz angetickert. Da müssten Piraten aktiv werden, sich einfach das Thema anzugucken. Gut, ja, guter Punkt. Danke für die Hintergrundinfos noch. So, Michael Berndt zur Elektromobilität hatten, zur Energiepolitik hatten wir ja bereits abgearbeitet, weil der früher weg muss. Umwelt sei damit wohl auch erledigt. Landwirtschaft, Birgit Piepgras. Kommentar drin steht, bis August hat Erwerbsarbeit Priorität. Ich habe dich trotzdem gerade im Channel gesehen. Gibt's sonst noch was zu sagen? Nö. Kurz und bündig, dann danke ich dir dafür. Leto, Asylpolitik. Auch hier nichts. Patrick Breyer, Datenschutz. Das Kultur und Medien vergessen. Wieso passiert mir das immer? Das ist echt peinlich. Kultur und Medien, La Lioness. Ich kann es nur so erklären, dass irgendwie Leonie Tonson und La Lioness beide mit L anfangen. Das ist wirklich peinlich, dass ich immer der Zeit hervorrutsche. Nichtsdestotrotz scheint sie nicht hier zu sein. Patrick Breyer heute Abend ebenfalls nicht. Ach Moment, da könnte ich ja was erzählen. Das ist ja recht passend. Wobei es passt nicht direkt zu Patrick Breyer, aber ich packe es hier dennoch aus gegebenem Anlass rein. Es ist heute ein Videopodcast veröffentlicht worden mit Patrick Breyer. Zwar nicht zum Thema Datenschutz, aber zum Thema öffentlich-private Partnerschaft, ÖPP. Der konkrete Zeithintergrund ist, dass morgen ja Plenum in Schleswig-Holstein beginnt und morgen ein Piratenantrag zum Thema ÖPP eingebracht wird, in dem es unter anderem darum geht, die ÖPP-Finanzierungen nicht einfach, also tatsächlich auf die Schuldenbremse und auf den Haushalt anzurechnen und ÖPP damit nicht als Schuldenverschleierung zu nutzen. Doch ist viel langsamer. Ich kann das auch gleich selber noch nachtragen. Ich habe dieses Interview selbst vorbereitet. Okay, Point in Discussion. Morgen ÖPP-Antrag, heute Podcast mit Patrick Breyer, Erklärwehr-Video zu ÖPP. Und ich wäre euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr es weiter verbreiten würdet. Die Fraktion SH hat das heute bereits vertwittert. Ich werde es gleich selbst nochmal vertwittern. Und abgesehen davon kann ich das Video auch selbst sehr empfehlen. Das ist wirklich gut geworden. Ist eigentlich eher eine SH-Sache als eine Breyer-Sache, aber mir fiel es gerade eben ein. Jetzt kommen wir zum NSA-Skandal. Jens Stomber. Kein Jens Stomber. Michael Melter. Ist der hier? Scheint ebenfalls nicht der Fall zu sein. Bildung, Forschung, Wissenschaft. Michael Kittlaus. Scheint ebenfalls nicht hier zu sein. Daniel Wagner für die freien Netze. Ist der hier? Auch nicht. Okay. Und Björn Semrau, Außen- und Sicherheitspolitik. Ebenfalls nicht, wie es den Anschein hat. Ja, dann haben wir jetzt am Schluss auch noch mal etwas Zeit rausgeholt. Und ich gucke noch mal kurz durch. Ist noch jemand neu nachgekommen? Ist noch jemand dazugestoßen? Wenn dem nicht der Fall ist, glaube ich, können wir an dieser Stelle Schluss machen. Also es sei denn, irgendjemand schreibt mir jetzt noch kurz rein. Ansonsten beenden wir die Sitzung offiziell um 20.56 Uhr. Ich bitte dann darum, die Aufnahmen abzuschalten und auch wenn es nur noch 4 Minuten sind, können wir jetzt zu unserem Open Mic Tagesordnungspunkt. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.